Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und zwar herzlich willkommen zur 13. Vorstandssitzung des 17. Landesvorstands der Piratenpartei NRW. Heute in kleiner Runde, ein paar Tage nach der Kommunalwahl. Am 18.09. wir beginnen mit ein wenig Verspätung und wir sind auch noch nicht beschlussfähig. Anwesend sind momentan Janine, Lisa und ich. Mein Name ist Wack, ich werde durch die Sitzung leiten. Protokoll machen wir alle zusammen ein bisschen. Die Zustimmung zum Protokoll der letzten Sitzung verschieben wir dann noch ein wenig. Und mache dann erstmal die Berichte des Landesvorstands, da fange ich an. Wir hatten am 9. September ein Online-Treffen mit der AG Technik. Am 10. war unsere AGÖA-Sitzung. Dann habe ich ein Planungspad angelegt für die Ausstellungsversammlung, den LPT 26.1. Nach wie vor die Budgettabelle gepflegt, dann ein bisschen zur Kommunalwahl recherchiert, Mandate und so weiter. Ansonsten Kleinigkeiten wie Spams, Tickets, Kalenderpflege. Das war's von mir und dann geht's direkt weiter mit der Isan. Schön. Ja, bei mir lief es wieder 7 Tage die Woche tägliches Social-Media-Geschäft. Natürlich haben wir in den letzten Tagen bei der Kommunalwahl nochmal richtig Gas gegeben auf Social Media. Ich war bei dem Treffen der AG Technik mit dabei, war bei der AGÖA-Sitzung und habe am Wahlsonntagabend die Wahlparty, die vom Bund für die Kommunalwahl NRW veranstaltet wurde, besucht. Dann war ich bei der Pollgriffrunde am 16.09., also zumindest für 30 Minuten. Und das übliche halt, Tickets, Kalendereinträge, Mails, Spams. Das war's. Okay, danke dir und hallo Christoph. Hallo. Als nächstes wäre dann die Janine dran. Okay, Request-Tracker. Klassiker, Spam, Tickets etc. Dann habe ich am Montag die Bundespresse besucht im Mumble und an dem Dienstag war ich in der politischen Runde dabei. Ja, und ansonsten gerade nur erholen von der Kommunalwahl. Okay, danke dir. Und dann haben wir noch den Christoph. Ja, genau. Bei mir war es auch hauptsächlich die Request-Tracker-Pflege, Spams löschen etc. Da habe ich auch Tickets mit Bonn-Bezug dann halt an Bonn weitergegeben. Und ich war beim Treffen mit der AG Technik auch am 9.09. Okay, danke dir. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Ich hätte eine, und zwar an Janine und oder auch Isan. Bundespresse, politische Runde, Wahlparty. Gibt es irgendetwas, was der gesamte Vorstand wissen müsste? Ist da irgendwas Wichtiges besprochen worden? Lass mich kurz überlegen. Ich hatte das direkt nämlich ins Telegram geschickt, da war doch irgendwas. Moment mal eben. Also ich beantworte in der Zeit schon mal, ich für mich könnte jetzt nichts vermelden. Doch, es wurde gefragt, ob PMs geplant sind noch zur Kommunalwahl, so im Nachgang. Jetzt habe ich überlegt, können wir ja für den KV eigentlich machen, ne? Aber jetzt ist auch eigentlich zu spät, oder? Ich weiß es nicht. Und ob dann der LAVO noch was via PM macht, weil dann würde der Bund sich diese PMs greifen und das dann auf die Piratenparteiseite packen. Also auch mit einer PM. Inklusive Verlinkungen zu Landesvorstand und zum Kreisvorstand. Das war die Idee dahinter. Ja, also für eine Pressemitteilung in den Kreisen, denke ich, ist es zu spät, denn die Artikel zu den Wahlergebnissen sind gelaufen. Ich wüsste nicht, warum der Landesverband für 6 Mandate eine Pressemitteilung machen sollte. Wen das jetzt interessiert, 4 Tage oder 5 Tage nach der Wahl. Das wäre so das, was ich dazu sagen würde. Isan, was meinst du? Einerseits fände ich es nicht schlecht, wenn wir nochmal sagen, hey, wir sind tatsächlich immer noch da. Aber andererseits, ich denke mal, das fällt in den Redaktionen vermutlich auch wieder vom Tisch. Es ist vergebene Liebesmühe. Ich hab's gefunden. Ich hatte euch das reingeschickt am 15.09., also an dem Montag, direkt die Frage weitergeleitet. Ja, ich nicht gesehen, aber wie Ist gesagt, schlimm. also Pressemitteilung wäre definitiv Sache der Kreise, dort, wo die Leute gewählt worden sind. Wir könnten einen Blogbeitrag machen, in dem wir auch nochmal auflisten, wer wo gewählt ist. Aber da ist relativ wenig Substanz. Was soll man da großartig sagen? Die Pressemitteilung macht auch überhaupt keinen Sinn. Ja gut, wir könnten auch eher Blogbeitrag machen und dann, wir könnten so berichten vom Wahlkampf, ne? Ja. Ja, aber das ist, wie gesagt, Sache der Kreise. Und wenn alle Kreise was machen würden, zum Beispiel, könnten wir uns das anschauen und das in irgendeiner Form zusammenfassen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich schreiben soll, außer der und die am Mandat, so Punkt. Ja, okay. Nun gut, wenn es keine Fragen gibt zu unseren Tätigkeitsberichten, dann mache ich mal weiter mit der Statistik. Mitgliederstand 16.09.1170, davon stimmberechtigt 414. Die Kontostände, Barkassenbestand lese ich nicht nochmal vor, da ist Stand von der letzten Sitzung, machen wir dann beim nächsten Mal wieder neu. Gut, VKV-Kontostände, aktuellste Übersicht findet ihr auf dem Vorstandsportal vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Hier müssen wir allerdings auch mal wieder eine Aktualisierung anfragen. Das können wir leider nicht selber machen. Das muss vom Bund gemacht werden. RGS letzte Postfachleerung nehme ich an, war vor der letzten Vorstandssitzung. Oder Janine, hattest du noch irgendwas mit Grumpy besprochen? Nee, nicht das, ich war, was? Was? Als Grumpy sagte, dass er 3 Wochen in Urlaub ist, hattest du angemerkt, dass du gegebenenfalls, also dass ihr euch Schlüssel austauscht, gegebenenfalls und du da was machst oder so. Ja, nee, wir haben das gar nicht mehr abgestimmt. Alles klar. Gut, dann mache ich weiter mit Terminen. Da sehe ich einen Eintrag, 23. September, erster Piraten-Stammtisch in Hilden nach der Kommunalwahl. Ich denke mal, der ist auch bei uns im Kalender. Ja, Das sollte. ist der regelmäßige Termin, ne? Jeder, immer der letzte Dienstag im Monat, genau, der ist das. Okay, und dann haben wir noch den Bundesparteitag in Saarbrücken, 27. und 28. September, ist auch die Wiki-Seite hier verlinkt. Weitere Termine, Stammtisch-Infostände findet ihr auf unserer Webseite unter Landesverband Termine. Wenn ihr eure Termine dort nicht findet, dann sagt doch bitte kurz Bescheid, damit das eingetragen werden kann. So, Anträge hatten wir keine. Wir hatten ein Umlaufbeschlussticket 542015, eine Anfrage von Daniel, dass die Technik des Landesverbandes auch für den Bundesparteitag mitgenutzt werden kann. Das haben wir ja schon öfter gemacht. Ich nehme an, Daniel und Lars werden auch vor Ort sein und diesen Antrag haben wir natürlich angenommen. So, aktuelles aus den Kommunen. Sehe ich hier von dir was eingetragen, Janine? Ja, und zwar, was wir auch vorhin gerade schon angesprochen hatten, ein Teil der, also der Mettmanner Piraten hat damit begonnen, die Plakate abzunehmen. Es wird also gerade aufgeräumt. Und die ersten Gespräche bezüglich Fraktionsbildungen laufen, aber genaueres kann ich noch nicht berichten. Okay, danke schön. Gibt es sonst noch etwas Aktuelles aus den Kommunen? Das ist nicht der Wahl, das ist nicht der Fall. Dann haben wir hier noch die Kommunalwahl in der Tagesordnung mit den üblichen Links. Und dann haben wir die Ergebnisse. Vielen Dank, Isan, das hast du eingetragen, ne? Ja. Okay, magst du es vorlesen? Okay, also wir haben in Kerpen, da ist Alessa Flohe wieder drin und Ronny Keller im Stadtrat. In Rhein-Erft ist Janis Miljos wiedergewählt worden in den Kreisrat. In Herne ist Lars Wind in den Stadtrat wiedergewählt worden. In Hilden ist jetzt Andreas Benoit im Stadtrat und in Mettmann Thomas Küppers im Kreisrat. Yay, und jetzt alle mal bitte Applaus. Ja, sehr schön. Also da, wo wir angetreten sind, mit einer Liste und flächendeckend, hat es auch was gebracht, außer leider Felbert fehlt komplett und auch Düren, obwohl dort auch eine Aufstellungsversammlung stattgefunden hat und die eigentlich auch flächendeckend direkt KandidatInnen hatten. Gut, ich habe hier auch nochmal das Pad verlinkt für die Vorbereitung einer Wiki-Seite, wie wir das also auch schon in der Vergangenheit hatten, wo die kommunalen Mandate aufgelistet sind auf der allgemeinen Seite im Wiki Mandate, also das ist die bundesweite Seite. Da wurde schon ein bisschen was korrigiert nach unserer Kommunalwahl. Ich habe das dann noch ergänzt. Das ist also auch schon aktuell. Aber wir haben ja eine etwas umfangreichere Übersicht und da interessiert uns dann ja letztendlich auch Gruppen oder Fraktionsbildung und Kontaktansprechpartner und so weiter. Gut, dann hatte ich als To-Do noch die Planung der Aufstellungsversammlung und des Landesparteitags 2026.1. Das kann dann soweit auch erstmal als To-Do im Pad stehen bleiben. Ich habe ein Planungspad angelegt, sind ja jetzt dann erstmal auf Location-Suche. Für die Wiki-Seite, für den LPT gibt es schon eine Wiki-Seite. Also ab sofort kann man eben auch Anträge im Wiki einstellen. Für die Aufstellungsversammlung habe ich noch keine Wiki-Seite gemacht. Das ist der Stand der Dinge. Dann sind wir auch schon bei Sonstiges Wichtiges. Haben wir da noch was? Wir müssten noch mal zurückspringen zum Protokoll und Beschlussfähigkeit. Oh ja, genau. Vielen Dank. Also mit Christoph sind wir dann auch beschlussfähig und müssten dann noch einmal über das Protokoll der letzten Sitzung entscheiden, gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall, dann haben wir das angenommen. Und wenn wir dann auch nichts für Sonstiges Wichtiges haben, ein NÖ-Teil wurde schon angekündigt, nächster Termin wäre der 2. Oktober, das ist exakt in 14 Tagen, wieder ein Donnerstag um 20.30 Uhr, wieder im NRW Mumble. Und damit beende ich die heutige Sitzung um 21.01 Uhr. Vielen Dank.